Einzig dich, mein Herzensheiland, hab ich mir als Herr ersehn, der du treu schon hier auf Erden mich erst sehr Wege gehen. Einzig dich, meine Licht, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich kennt meine Seele als der wahren Freude Grund. Hab ich dich, so steh ich sicher in dem ewigen Friedensbund. Einzig dich, meine ich, dieser Heiland, einzig dich. Einzig dich und keinen anderen sucht und hebt mein Herz fortan, dich zu haben, zu genießen, geb ich alles gern daran. Einzig dich, meine ich, liebster Heiland, einzig dich. Einzig dich, der mich errettet, möcht von Angesicht dich schau. Aufwärts schwing ich mich im Glauben, dich zu sehen auf Salems Raum. Einzig dich, meine ich, liebster Heiland, einzig dich.